Also ich denke, das ist jetzt schon extrem viel gewesen. Es ist jetzt auch bestimmt nicht so einfach irgendwie wirklich eine Kommunikation zu kommen, die jetzt alle rundum befriedigt. Ich würde von daher vorschlagen, dass es jetzt erstmal ganz gut wäre, wenn irgendwie größere Verständnisfragen gestellt werden, weil in Kleinigkeiten oder kleinere Teilsegmente vielleicht dann alles zu sehr zerfasert. Die beiden haben eben gerade auch schon gesagt, dass die Fragestellung, die sich jetzt am Ende halt herausgestellt hat, dass sie die dann auch selber nochmal ein bisschen weiter einarbeiten wollen. Also es wäre jetzt, denke ich, ganz gut, wenn erstmal auch Fragestellungen, die einfach offen sind, formuliert werden könnten. Oder auch wilde Einsprüche, also weil ich vermute, wir werden eh nicht den kompletten Katalog, den wir da jetzt noch so im Kopf hatten, irgendwie abarbeiten können. Das ist vorhin vor der Pause vielleicht untergegangen. Christoph hat ja am Anfang vom Vorgespräch schon gesagt, schön wäre ja, wenn das tatsächlich, also ernsthaft in so einer Art Seminar endet, so eine Beschäftigung, also wenn da eurerseits Interesse besteht, so habe ich das so verstanden, gäbe es da deinerseits auch großes Interesse. Weil, also nochmal, wir werden jetzt nicht bis irgendwie 3 Uhr morgens da sitzen und das alles abarbeiten. Insofern glaube ich, also wenn es jetzt, wenn sich da bereits Widerspruch regt gegen einzelne Sachen, wäre das auch schon bereits der richtige Zeitpunkt. Ich mische mich da immer so gerne in die Moderation ein. Klar. Können ja alle. Ne, ist ein freies Land. Ich hätte eine Frage an Christoph. Und zwar, wenn ich das verstanden habe, dass du empfiehlst, die Gründung des Internationalistischen Internationalen zum Ziel hatte, Leute, die nicht gearbeitet haben, zumindest nicht im klassischen Sinne, also Künstlerinnen oder teils Proletariats, die nicht gearbeitet haben, so zusammenzubekommen. Was haben die denn praktisch gemacht? Also haben die sich, also es ist ja schon mal relativ schwierig zu überleben, wenn man nicht arbeitet. Haben sich sozusagen gemeinsam probiert, das Leben zu organisieren irgendwie, durch Kriegsweitersagen oder so? Oder haben die nur Theorien gemacht? Oder was war das, was sie sich tatsächlich gemacht haben zusammen? Saufen. Ja. Auch so eine bestimmte Gruppe. Ja, so was gesnifft irgendwie. Also der Marcion, man muss sich den Marcion angucken. Weiß jemand den Titel von dem Marcion? Wir haben das auch irgendwie, also Marcion, M-E-N. Ja, unser unfertigen Abenteuer gelegt. Ja. Das ist bei Tiermatt. Bei Tiermatt rausgekommen. Ein kleines lustiges Anekdoten, ein Buch von einem Typen, der halt ein der Christen am Anfang dabei war. Und der hat das ziemlich eindrücklich. Es wird auch in so einem Klassiker der kunsthistorischen Forschung wie Roberto Orts Phantom Avantgarde geschildert, was sie so gemacht haben. Und das war eben diese Lebensweise, wo sie versucht haben, in einem Wort, ihre Lebenssituation existenziell durch Überleben, daher kommt auch diese Sensibilität gegenüber dem bloßen Überleben müssen in der Lohnabhängigkeit. Selbst wenn du dir irgendwann mal deine Arbeitskraft verkaufen kannst für irgendeinen fremden Job, dann kannst du ja auch, hast ja auch nicht so wahnsinnig viel Lebensgenuss davon, dir den Tunnel zu kaufen oder Fernsehen zu gucken oder ins Kino zu gehen oder so, sondern du bist ja immer diesen Bilderwelten von einem Leben, das eigentlich so nicht erreichbar für dich ist, ausgesetzt. Abenteuer und das führt auf dieses System der Bedürfnisse, wie Marx das nennt, und sogar das System der natürlichen Bedürfnisse, wie Hegel und Marx das nennen, die das immer in der sehr, und es führt vor allem auf diese Marx'sche Formel, von der weltproduktiven Triebe und Anlagen, die in jedem Individuum in der kapitalistischen großen Produktion, er hat es im Manufakturkapitel angesiedelt, diese Formel der Marx, in jedem Individuum werden sowohl in Produktion wie im Reproduktionsprozess insgesamt ständig eine weltproduktive Triebe und Anlagen freigesetzt, entwickelt auch und überhaupt erzeugt, hervorgetrieben und wieder verstümmelt, wieder zurückgestaut, wieder fragmentarisiert, wieder unterdrückt. Und in diesem Widerspruch ist auch das normale Lohnspießerleben in der Consumer Society der 50er, 60er Jahre, wie es im Westen dann aufblühte gleichsam, bei massiver Verdrängung nicht nur der Geschichte der Arbeiterbewegung, sondern bei massiver Verdrängung eben der inneren, sage ich es mal so kitschig, der inneren Möglichkeiten. Es wird immer wieder auf das Problem des Lebens, Erlebten und der Bedürfnisse. Mein Arbeiten ist nicht Leben, ist die Grunderfahrung, und die Verweigerung der Arbeit führt in eine Prekarität, wo du sozusagen völlig am Rand der Gesellschaft stehst, also auch konsummäßig. Und in diesem Überleben völlig am Rand der Gesellschaft gedrängter oder auch sich am Rand der Gesellschaft herumtreibender, kann man sagen, ja. Derives ist ja auch ein zielgerichtetes, aber auch mit Zufall spielendes Umherschweifen als Herumtreiben, aber nicht nur dümpeln, sondern mit so einem strategischen Blick für Klassenbewusstseinszonen und Lebenszonen, Situationen, ja, die man beeinflussen kann. Und das ist sozusagen eine Praxis gewesen, die Derives zu entwickeln, die Techniken, wie kannst du trotzdem, obwohl du voll an den Rand gedrängt bist, der Gesellschaft völlig mittellos bist, ein Optimum herausholen aus diesem Alltagsleben und das so zu entwenden, erstens, indem du es zusammen reflektierst und indem du auch zusammen überlebst, als auch indem du das auf die große Situation, die, an der man zusammen spielerisch arbeitet, also ich kann gar nicht sagen, Arbeit an der, das, da gehen Arbeit und Spiel ineinander über. Das ist so ein neofourieristisches Lebensgefühl gewesen, wenn man sich das näher anguckt, wo entdeckt worden ist, dass das gesellschaftliche Individuum, wenn es sich mit anderen enfants perdus in dieser Gesellschaft assoziieren kann, doch ganz andere Qualitäten auf einer theoretischen wie auf einer praktischen Ebene herausholen kann. Also ich kann jetzt leider nur wieder gewunden und abstrakt auf diese Frage arbeiten. Man kann sich das im Einzelnen anschauen, wie das bei den lief und der Rausch, Stimuli, Drogenstimuli und so weiter spielen da eine bedeutende Rolle. Eben nicht nur der klassische Fusel, sondern eben auch die Experimente mit solchen Bewusstseinszuständen, wie sie dann 10 Jahre später quasi in der Psychedelic-Mode, man kann es auch vergleichen, so richtig auch gepusht. Ja.